Bei seinem Tode im Jahr 511 teilt Chlodwig sein Reich unter die vier Söhne Theoderich, Chlothar den I., Childebert und Chlodomar. Das germanische Land fällt dabei an Theoderich, den begabtesten unter den Brüdern. Er herrscht in Metz. Unselige Bluttaten in Thüringen geben ihm Anlass, dieses mächtige Reich anzufallen. Sein Bruder Chlothar und die Sachsen helfen ihm dabei. Der Thüringer König Hermanifred erliegt dem Ansturm bei Ronneburg südlich Hannover, bei Orum an der Oker und bei Burgscheidungen 531. Thüringen wird den Franken botmäßig und muss zu seinem Nordgau, das Land zwischen Harz und Elbe, an die Sachsen, das Mainland an die Franken abtreten. Neue fränkische Siedlerscharen dringen in dieses Tal vor, das nun vollends fränkisch wird. Die Thüringer verlieren aber auch an die Slawenland, das Gebiet östlich der Saale. Ja, sogar über diesen Fluss hinweg dringt slawisches Siedlungsland vor. Es ist eine schwere, lange nicht mehr gut gemachte Einbuße des deutschen Volkes. Die übrigen Brüder des Theoderich haben schon vor dem Thüringer Feldzug die Burgunder neuerdings besiegt und 531 ihr Gebiet kurz danach völlig dem Frankenreich einverleibt. Nach dem Zusammenbruch der Ostgotenherrschaft kann sich der Franke auch das südgallische Gebiet erobern. Der Sohn des früh verstorbenen fränkischen Theoderich ist der verwegene Theudebert. Wir kennen ihn von seinem zweideutigen Auftreten in Venetien während des Todeskampfes der Ostgoten. Auch Bayern wird von ihm abhängig und nur sein früher Tod hindert ihn, seine Waffen auch gegen Ostrom zu wenden. Unter ihm erwirbt Austrasien, so heißt das von ihm beherrschte fränkische Ostreich, auch die Gegend um den Bodensee. Mit seinem Tode 548 aber erlischt die erobernde Kraft des Merowingerhauses, an dem sich unbarmherzig wie selten in der Geschichte der Fluch innerer und äußerer Entartung vollzieht. Chlodwigs Nachfolger bringen das Kunstwerk fertig, die Meintaten des Ahnherrn noch zu übertreffen. Zum Vergleich mit den Freveln des Tantalidenhauses hat den Enkeln und Urenkeln des Frankenkönigs nur der Kannibalismus der Pelopiden gefehlt. Für dieses wilde Geschlecht gelten die Goethe-Worte der Iphigenie: Es schmiedete der Gott um ihre Stirn ein ehern Band. Rat, Mäßigung und Weisheit und Geduld verbarg er ihrem scheuen, düsteren Blick. Zur Wut ward ihnen jegliche Begier und grenzenlos drang ihre Wut umher. Wenn aber für die ersten Merowinger noch die weiteren Worte gelten, zwar die gewaltige Brust und der titanenkraftvolles Mark war seiner Söhne und Enkel gewisses Erbteil, so war dieses Erbteil unter den späteren Nachkommen völlig verbraucht. Und schließlich hat der Adel des Deutschen Reichsteiles die Entarteten unter eine Art Vormundschaft gestellt und sie dann im Kloster verschwinden lassen. Was haben diese Unseligen nicht alles getan? Brudermord, Verwandtenmord, hinterlistigen Treuebruch und grausame Hinrichtung, Ausrottung ganzer Zweige des Königshauses. Als Chlodomar an der Seite seiner Brüder gegen die Burgunder fällt, werden seine Söhne von den tückischen Oheimen umgebracht. Mitten im Thüringer Krieg unternimmt Theoderich einen allerdings misslungenen Mordanschlag auf Chlothar, den mit ihm verbündeten Bruder. Theudebert wieder entgeht nur mit Not den Henkern, die seine Verwandten geschickt haben. Aber alles wird überboten durch die Abscheulichkeiten, die unter den Söhnen Chlothars geschehen und als Streit der Fredegunde und Brunhilde in der Geschichte stehen. Brunhilde, die westgotische Gattin des Sigbert von Austrasien, steht gegen Fredegunde, die Kebse ihres Schwagers Chilperich. Diese hat ihren Geliebten zur Ermordung der rechtmäßigen Königin Geilswinter, der Schwester der Brunhilde, verleitet. Fredegunde wird von Chilperich dann geheiratet. Nun tobt aber in Wechselhass und wechselseitiger Blutrache ein furchtbarer Familienstreit, der beinahe das ganze Haus der Merowinger vernichtet. Fredegunde, allen Übels Urheberin, ist 597 gestorben. Brunhilde aber, durch das Erlebte zur Unheilstifterin geworden, bereitet ihren alten und neuen Feinden Verderben. Schließlich fällt sie im Kampf um das Erbrecht ihres Urenkels Sigbert in die Hand Chlothars, des Sohns ihrer Todfeindin Fredegunde. Im Jahr 613 wird sie nach scheußlichen Foltern als eine 80-Jährige hingerichtet. Von allen Merowingern ist nur noch Chlothar übrig, denn von den Urenkeln der Brunhilde hat er drei töten lassen, der vierte und letzte ist dem Tod entflohen, um nicht mehr aufzutauchen. Chlothar einigt 613 bis 629 zum zweiten Mal das ganze Reich. Aber er darf nicht mehr selbstständig walten. Der neue Adel des Frankenreiches hat sein Recht angemeldet und beschneidet die Machtfülle des geschwächten und kompromittierten Königtums. Woher kommt diese Oberschicht, da doch die Franken seit Beginn der Merowingerzeit keinen Adel mehr gehabt, nur freie Liten, also Grundhörige und Knechte? Durch die Erwerbung großen Grundbesitzes, durch Kriegsdienst im Gefolge des Königs, auch durch Ausübung eines Amtes ist ein Adel entstanden, der geistliche und weltliche Würdenträger umfasst und durch ein dreimal höheres Wehrgeld von der Masse der übrigen Freien geschieden ist. Auch Römer vermochten sich auf diese Art, wenn auch mit geringerem Wehrgeld, in den Adel Eingang zu verschaffen. Die Zahl der fränkischen Freien jedoch hat sich gemindert, denn der Freie muss sich im Kriege selber ausrüsten und verpflegen. Die Feldzüge aber sind immer langwieriger geworden. Stellt sich nun ein Freier unter den Schutz eines großen Grundherrn, so ist er seiner Sorgen enthoben, allerdings mit Minderung seines Rechtes. Auch wirtschaftliche Not treibt Freie zu ähnlichem Schritte. Zudem lockt das Land, das die Großgrundbesitzer zu vergeben haben und das gerne übernommen wird, auch gegen eine gewisse zunächst kaum fühlbare Abhängigkeit. So hebt sich über die Masse der Freien der neue Adel mächtig empor. Auch ist die Kirche durch gewaltige Schenkungen und durch erlangte Erbschaft vieler Bauernhöfe mächtigster Grundherr geworden. Als Edictum Clotarii wird auf einer Reichsversammlung 614 ein wichtiges Gesetz beschlossen. Besonders die Kirche gewinnt hier an Macht. Freie Wahl der Bischöfe, die der König nur mehr bestätigt. Die Kirchengüter werden zu Immunitäten, das heißt, ihre Besitzer dürfen die königlichen Rechte ausüben und die königlichen Einkünfte für sich erheben. Die Kirche erhält ein gewisses Aufsichtsrecht über die weltlichen Beamten, die Bischöfe werden zum Teil von der weltlichen Gerichtsbarkeit befreit. Im Frankenlande wird fortan jedes Volk nach seinem Recht gerichtet, also die Personalität des Rechtes. Die Stammesrechte haben zum Teil bereits ihre Aufzeichnung gefunden, das der Salier und Schamaven unter Chlodwig, das der Ribuarier unter Childebert II., das Alemannische unter Clotar II., das Bayerische unter Dagobert, noch später das Thüringische aufgezeichnet. Die Romanen werden nach ihrem Recht gerichtet. Als Ausüber der königlichen Gewalt, die noch immer das oberste Richteramt, die Aufbietung des Heerbannes und den Schutz des Volkes umfasst, ist statt der entarteten Herrscher immer mehr der jeweilige Majordomus oder Hausmeier, das ist der Vorstand der königlichen Hofverwaltung, dem die Hofämter unterstehen, hervorgetreten. Je mehr bei der fortschreitenden Verwurzelung des Reiches der Hof des Königs den Staat verkörpert, umso mehr wachsen Ansehen und Geltung der Hausmeier. Ihnen gehört die Zukunft, denn sie sind berufen, das Reich aus seinem Verfalle wieder aufzureißen.